Er weiß, mein Vater droben weiß, welch Sturm wird stören meine Reis. Doch Stürme stillen er vermag und Wandelfinsternis im Tag. Und Wandelfinsternis im Tag. Er weiß, welch Sturm wird stören meine Reis. Er weiß und stillt den Sturm um jeden Preis. Er weiß, mein Vater droben weiß, welch Balsam mich den Schmerz entreißt. Ein Trug mit seiner Liebeshand und meiner Seele Wunde schwand. Und meiner Seele Wunde schwand. Er weiß, welch Sturm wird stören meine Reis. Er weiß und stillt den Sturm um jeden Preis. Er weiß, mein Vater droben weiß, wie schwach ich bin im Feindeskreis. Drum spricht er, ich dir Hilfe send und will dich halten bis ans End. Und will dich halten bis ans End. Er weiß, welch Sturm wird stören meine Reis. Er weiß und stillt den Sturm um jeden Preis. Er weiß, mein Vater droben weiß, die Stund vom Ende meiner Reis. O, dass die Stund, Herr, meine Lust mich ruhend fängt an deiner Brust. Mich ruhend fängt an deiner Brust. Er weiß, welch Sturm wird stören meine Reis. Er weiß und stillt den Sturm um jeden Preis.